Ich dachte, so alte Leute dürfen einen nicht mehr adoptieren, sagte Roxy. Keine Ahnung, wie sowas läuft, sagte Mutter. Sie zog den Stöpsel, woraufhin das Wasser gurgelnd in den Abfluss lief. Es gab zwar eine Geschirrspülmaschine, aber die war defekt, und Vater, Richard, ließ sie einfach nicht reparieren. Seit Großvater bei ihnen wohnte, war das Geld knapp, weil er nur seine magere Rente beitragen konnte. Außerdem wusste Roxy, dass ihre Eltern angefangen hatten, etwas für ihre Studiengebühren anzusparen. Für Willy wahrscheinlich nicht, schließlich war der in der Förderschule und so. Er mochte sich mit Wolken, toten Vögeln und sterbenden Glühwürmchen auskennen, aber zu einem Studenten hatte er nicht gerade das Zeug. »Ich glaube nicht, dass Dad Opa besonders gern hat«, sagte Roxy mit leiser Stimme. Mutter senkte ihre sogar noch weiter, so dass sie durch das letzte Gluckern aus dem Abfluss kaum zu verstehen war. »Das stimmt. Aber Roxy...« »Was denn?« »So ist das eben in Familien. Denk dran, wenn du selbst mal eine hast.« Roxy hatte eigentlich nicht vor, Kinder zu kriegen, aber falls doch und eines wie Willy wurde, wäre die Versuchung groß, mit ihm in den tiefsten, dunkelsten Wald zu fahren, ihn aus dem Wagen zu locken und einfach dazulassen. Wie eine böse Stiefmutter im Märchen. Sie überlegte kurz, ob sie selbst dadurch ebenfalls zu einer seltsamen Person wurde, und kam zu dem Schluss, dass dem nicht so war. Einmal hatte sie mitgehört, wie ihr Vater zu Mutter gesagt hatte, Willys Karriere würde eventuell darauf hinauslaufen, bei Krogers die Einkäufe der Kunden in Papiertüten zu packen. James Jonas Fiedler, alias Großvater, Opa oder der alte Knabe, kam hauptsächlich zu den Mahlzeiten aus seinem Zimmer, von Sharon als seine Höhle und von Richard als seinen Bau bezeichnet. Manchmal setzte er sich auch zum Zigarettenrauchen auf die hintere Veranda, 3 pro Tag, aber meist blieb er in dem kleinen hinteren Schlafzimmer, das bis im Jahr zuvor noch Mutters Arbeitszimmer gewesen war. Dort glotzte er gelegentlich in den kleinen Fernseher, der oben auf der Kommode stand, 3 Sender, kein Kabelanschluss. Sonst schlief er entweder oder saß still in einem der beiden Korbsessel und blickte aus dem Fenster. Wenn jedoch Willy hereinkam, zog er die Tür zu und redete los. Willy hörte zu, und wenn er eine Frage stellte, beantwortete Opa sie immer. Willy wusste, dass die meisten Antworten nicht der Wahrheit entsprachen, und ihm war auch klar, dass die meisten Ratschläge von Opa schlecht waren. In der Förderschule war Willy nicht wegen Dummheit, sondern weil er dadurch Zeit hatte, über wichtigere Dinge nachzudenken, aber er genoss die Antworten und Ratschläge trotzdem, wenn sie verrückt klangen, umso besser. Während seine Mutter und seine Schwester sich an jenem Abend in der Küche über die beiden unterhielten, fragte Willy seinen Opa wieder einmal, wie das Wetter bei der Schlacht von Gettysburg gewesen sei, nur um zu sehen, ob alles mit früheren Geschichten übereinstimmte. Opa rieb sich mit dem Zeigefinger unter der Nase, als würde er dort nach Bartstoppeln tasten, und sann nach. »Am ersten Tag wolkig bei etwa 25 Grad, nicht übel. Am zweiten teilweise bewölkt bei 27 Grad, immer noch nicht übel. Am dritten, beim Angriff von Pickett, hatte es über 30 Grad und die Sonne hat erbarmungslos auf uns runtergebrannt. Wobei man sich vor Augen führen muss, dass wir eine wollene Uniform trugen. Wir haben alle nur so nach Schweiß gestunken.« Der Wetterbericht stimmte. Soweit, so gut. »Warst du wirklich dabei, Opa?« »Ja«, sagte Großvater ohne jedes Zögern. Er rieb den Finger zwischen Nase und Oberlippe, dann machte er sich daran, mit seinem gelben Fingernagel in den verbliebenen Zähnen zu pulen, wobei einige Rindfleischfasern zum Vorschein kamen.